Aquí comienza Ni Man's Land, una voz libre en un mundo poco libre. En Contrabanda FM 91.4. Ni Man's Land. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Montag, der 11. Mai 2020. Ich befinde mich auf dem Weg zum Radio. Langsam, scheu, vorsichtig, misstrauisch und doch voller Lebensfreude kehrt die Stadt zum Alltag zurück. Immer mehr Geschäfte haben geöffnet. Waren es letzte Woche die Friseure und der Thekenverkauf, so sind es heute Klamottenläden, Elektroshops, ja sogar Souvenirgeschäfte. Das moderne Buchantiquariat in der Calle Ferran hat auch wieder geöffnet. Anwohnerangestellte, Ladenpersonal, überall sieht man die Menschen hin und her wandern. Viele tragen demonstrativ große Einkaufstaschen mit sich. Viele mit Masken, viele auch nicht. Mein Fotokopierladen Artiplan an der Ecke Laietana, Santa Catarina, hat auch wieder die Schotten hochgezogen. Ich grüße. Ja, von 10 bis 14 Uhr, ruft der Chef mir zu. Dann die Plaza San Jaume. Leere gähnt einem entgegen, wo sich vor 2 Monaten noch Japaner, Chinesen, Skandinavier und Damen und Herren aus aller Welt in riesigen Gruppen gegenseitig auf die Füße getreten sind. Jetzt herrscht hier Stille. Selbst der Independentismus-Schrat mit den vielen Estelada-Fahnen und den Plakaten, auf einem steht »Spanien unterdrückt uns«, ist verschwunden. Ada Colau hat ein großes Transparent vom Balkon des Rathauses hängen. Über einem bunten Regenbogen steht »Todo saldrá bien«, alles wird gut gehen. Barcelona ohne die internationalen Touristenmassen hat etwas Poetisches. Stolz und trotzig stehen die alten Häuser an der Plaza Real in der Sonne. Die Köpfe der Palmen wiegen sich sanft im warmen Wind. Es ist ein herrlicher Mittag im Mai. Ich zähle 3 Obdachlose, 2 Hundebesitzer und einen Straßenkehrer. Vor der Tür zum Radio treffe ich die Portiersfrau, Signora Pepita. Sie ist empört und erleichtert zugleich. Was hier sonst los war, bemerkt sie. Madre mia, und jetzt das. Von einem Extrem ins andere. Ein steinaltes Mütterchen schlurft mit großen Plastiktüten voller Brotresten vorbei. »Na, Taubenfüttern, Doña Angels?« Pepita und ich sind uns einig. Von allem ein bisschen hätten wir schon gerne zurück. So ein erträgliches Maß an Tourismus zum Beispiel. 20%, sage ich. 30%, sagt sie. »Gut, 25%, wir lachen.« »Nachhaltig«, sagt sie dann und lacht weiter. Ich gehe hoch ins Studio. Seit 58 Tagen war ich nun nicht mehr dort. Seit Beginn des Confinamiento. Heute ist ein großer Tag. Dr. Simon vom Corona-Krisenkomitee der Regierung vermeldet sinkende Infektionszahlen. Auch die Zahl der Toten liegt mit 129 in den letzten 24 Stunden auf dem niedrigsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. Noch einmal willkommen im Niemandsland, willkommen zu 2 Stunden Information, Unterhaltung und Musik. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Von West nach Ost, ich lieg im Bett und denk an dich und wie es früher war. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Der Himmel glüht wie heißes Eisen, ein kleiner Vogel singt ganz leise unser Lied. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Thank you. weite Reise und grauer Regen löscht die Feuer. Ach, küss mich noch einmal. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch irgendwo. Zauberland ist abgebrannt und brennt noch lichterloh. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemann's Land, 91.4 FM, celebrating 20 years on the air. Voice of the Free, that's wonderful. Ein Nachruf im heutigen Niemandsland. Der Kraftwerk-Mitbegründer Florian Schneider-Essleben ist am 20. April in Düsseldorf gestorben. Essleben wurde am 7. April 1947 in Öningen geboren. Er war ein deutscher Musiker, der zusammen mit Ralf Hütter 1968 die Musikgruppe Organisation gründete. Aus ihr ging 1970 die Band Kraftwerk hervor, deren Teil Schneider bis 2009 war. Zu Beginn seiner Musikkarriere nannte sich Schneider noch Schneider-Essleben. Nach der Veröffentlichung des zweiten Kraftwerk-Albums legte er auf die Verwendung des Nachnamenszusatzes keinen Wert mehr. Schneider war der Sohn des Architekten Paul Schneider-Essleben und dessen Frau Eva-Maria Schneider-Essleben. Er studierte 10 Jahre an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf Querflöte, danach Musikwissenschaft in Köln. Er spielte auch Geige und Gitarre, wirkte als Gastmusiker bei Klaus Doldinger auf dem Album Nero in South America mit und war 1967 mit Eberhard Kranemann Teil der Band Pissoff. Bei Kraftwerk spielte er zunächst Querflöte und kreierte darüber hinaus eine elektronische Flöte. Nach der Veröffentlichung des Albums Autobahn im Jahr 1974 wurde die Flöte nicht mehr eingesetzt. Florian Schneider arbeitete mit Effekten und perfektionierte die künstlichen Robovox-Stimmen, für die Kraftwerk bekannt ist. Ende der 1980er Jahre wurden die erste vollsynthetische Stimme sowie die zur Musik sich bewegenden Roboter in Kooperation mit der jungen Pforzheimer Firma Sculpture elektronische Geräte entwickelt. Schneider galt als der verschlossene und zurückhaltende Teil des Duos Schneider-Hütter. Interviews gab grundsätzlich sein Bandkollege. Für das brasilianische Fernsehen machte Schneider 1998 eine Ausnahme und gab anlässlich des Auftritts von Kraftwerk beim Elektrofestival Tribal Gathering ein Interview. Darüber hinaus hatte er 2001 auf FIFA 2 einen Cameo-Auftritt als Revolutionär Don Schneider in einem fingierten Interview mit dem Viva-Moderator Il Jong Kim. 1998 wurde Schneider als Professor für Medienkunst und Performance an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe berufen. Die Professur hat er laut eines Sprechers der HFG nie angetreten. Im Jahr 2008 trat er bereits nicht mehr live mit Kraftwerk auf. Anfang 2009 gab er schließlich seinen Austritt aus der Musikgruppe bekannt. Seinen Platz auf der Bühne übernahm der langjährige Mitarbeiter aus dem Kraftwerk-eigenen Klingklangstudio, Stefan Pfaffe, als Video-Operator. Seither zeigte sich Schneider wieder mehr in der Öffentlichkeit, unter anderem auf der Frankfurter Musikmesse 2009. Im Jahr 2015 brachte Schneider im Rahmen des Projekts Parley for the Oceans den Track Stop Plastic Pollution heraus. Slaffield 2 will produce 7.5 tons of plutonium every year. 2014 wurde Schneider Essleben als Teil von Kraftwerk in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Am 30. April 2020 starb Schneider im Alter von 73 Jahren nach einer kurzen Krebserkrankung. Wir im Niemandsland trauern um den großen Musiker. Unsere Fahnen wehen auf Halbmast. Der Spiegel schreibt unter anderem über die Band in seiner Ausgabe von heute im Internet. Schneider und Hütter festigten zudem mit der von Emil Schuld gemalten Albumcover-Illustration einer Autobahn ihr so deutsches wie rätselhaftes, unnahbares Image, was die Faszination für dieses Gesamtkunstwerk Kraftwerk insbesondere im Ausland noch zusätzlich steigerte. Klar war, dass es hier um einen modernen europäischen Musikentwurf ging, der Lichtjahre vom Rock'n'Roll, Blues und Jazz der bis dahin dominierenden Engländer und Amerikaner entfernt war. Krautrock nannten Kritiker diese neuartige Musik, die damals, zu Beginn der 70er Jahre in Deutschland entstand und durch Bands wie Ken, Faust, Tangerine Dream, Neu und eben auch Kraftwerk geprägt wurde. Selbstverständlich distanzierten sich Schneider und Hütter stets von diesem Label. Dennoch teilten sie mit den anderen, diesem Genre zugerechneten Künstlern, den Willen, eine neue Klangsprache zu definieren. Den von Kraftwerk für ihre Musik genutzten Begriff Technopop erklärte Schneider folgendermaßen: Unsere Musik entstand durch die Hilfe von Technology, wie eine Versöhnung der Menschheit mit der Natur. Und diese Sounds sind Pop ou l'air. So finden wir Technopop für uns passend. Viel Inspiration zog Schneider offenbar lange, bevor es in europäischen Großstädten zum Hipster-Kanon wurde, aus der japanischen Kultur und dem Veganismus. Wir trinken gewöhnlich viel grünen Tee, Kaffee und ein wenig Bier, erklärte er 1988 die Genussmodalitäten von Kraftwerk. Als Vegetarier essen wir gerne Spinat, Wakame, Seetangsalat, Tofu und Reis. Auf Autobahn folgte das Album Radioaktivität, bei dem das Kraftwerkpersonal um Karl Bartos und Wolfgang Flühe erweitert wurde, das dann zusammen Elektronik- und Pop-Meilensteine wie Trans-Europa Express, die Menschmaschine, Computerwelt und Elektrik Café produzierten, jeweils als deutsche und englischsprachige Version. Zu hören war darauf eine tatsächlich neue Musikform, die wie eine Botschaft aus der Zukunft wirkte. Passend dazu verfeinerten Kraftwerk ihr öffentliches Erscheinungsbild als menschliche Roboter, die sie zunehmend bei Konzerten einsetzten und für Pressefotos nutzten. Menschmaschinen eben, halb Wesen und halb Überding, wie es im Titelstück des 1978 veröffentlichten Albums heißt. Die Popmusik des 20. Jahrhunderts hat mit dem Tod von Florian Schneider eines ihrer Gründergenies verloren. Die FAZ sagt heute auf ihrer Homepage: Eine Band aus Düsseldorf, in der alten Bundesrepublik Deutschland, deren Einfluss auf den Pop von heute nur mit dem der Beatles zu vergleichen ist oder dem von Elvis. Das war die Band Kraftwerk mit Florian Schneider. Der nun folgende Hörtext in den verlassenen Straßen von Brooklyn von Adam Schatz, gelesen von Andreas Schirrer, stammt von der Internetseite der Monatszeitschrift Le Monde Diplomatique, die deutsche Ausgabe, vom 7. Mai 2020. Das Audio ist über 21 Minuten lang. Den zweiten Teil könnt ihr auf eben jener genannten Seite von lemondediplomatique.de Deutschland hören. Wer den Hörtext lieber im Original hören möchte, im amerikanischen Englisch, vielleicht sogar auf Französisch oder auf Spanisch, der gehe bitte auf die entsprechenden Länderseiten von Le Monde Diplomatique. In den verlassenen Straßen von Brooklyn. Von Adam Schatz. Die Tage zu zählen, die vergangen sind, seit ich meinen Geruchssinn verlor und in Quarantäne gegangen bin, habe ich irgendwann aufgehört. Camus schreibt, während einer Seuche könne man nichts weiter tun, als zu warten. Aber das Warten ist schwerer, als es klingt. Haben wir Montag oder Dienstag? Und ist das wichtig? Die verlässlichste Methode, das Vergehen der Zeit zu messen, ist neuerdings nicht mehr das Zählen der Tage oder Wochen, sondern der Toten. In New York City sind längst weit mehr Menschen gestorben als bei den Angriffen vom 11. September. Die meisten meiner Freunde verlassen ihre Wohnungen nicht mehr. Seit mein Geruchssinn zurück ist, mache ich jeden Morgen einen Spaziergang. Neulich saß ich in einem leeren Park in der Nähe des Brooklyn Navy Yard, als ein städtischer Arbeiter kam, um mir zu sagen, der Park sei ab sofort geschlossen. Am nächsten Tag war er von einem provisorischen Zaun umgeben. Baudelaire liebte die Einsamkeit, schrieb Walter Benjamin, aber er wollte sie in der Menge. Heute ist jeder Ort, der eine Menge anziehen könnte, abgesperrt, und New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo erklärt Spaziergänge für bedenklich. Die einzigen Mengen, in die du dich noch begeben kannst, bestehen aus Bekannten, die du aber nur über Zoom oder FaceTime siehst, weil ein Treffen im realen Leben zu riskant ist. Dies ist bereits meine zweite Quarantäneerfahrung in diesem Jahr. Ende Dezember flog ich nach Beirut. Kurz nach meiner Ankunft am 3. Januar ermordete die US-Regierung Qasem Soleimani auf dem Bagdader Flughafen mit einer Drohnenattacke. Danach legte sie ihren Staatsbürgern, die sich im Nahen und Mittleren Osten aufhielten, die Abreise nahe. In Beirut rieten mir Taxifahrer, meine US-Identität zu verheimlichen. Die meiste Zeit verbrachte ich mit Lesen, Schreiben und Kochen, in etwa dasselbe, was ich jetzt tue. Unter anderem las ich einen 2019 veröffentlichten Essay von Armin Malouf mit dem Titel »Le naufrage de civilisation«, »Der Schiffbruch der Zivilisation«. Malouf ist Libanese christlicher Konfession, der seit 2 Jahrzehnten vor der Bedrohung warnt, die von identitären, politischen Bewegungen ausgeht. Sein Essay ist zugleich eine Elegie auf die Levante, in der er aufgewachsen ist, und eine Reflexion über die gewaltsame Fragmentierung und das politische Elend, die der globalisierte Kapitalismus verursacht. Malouf's Essay beginnt so: Ich wurde geboren in den Armen einer sterbenden Zivilisation. Zeit meines Lebens hatte ich das Gefühl zu überleben, während rings um mich so viele Dinge zerfielen. Wie diese Filmfiguren, die über die Straßen gehen, während um sie herum alle Mauern einstürzen, die alles unversehrt überstehen, sich den Staub von den Kleidern klopfen, während hinter ihnen die ganze Stadt ein einziger Trümmerhaufen ist. Ein Trümmerhaufen ist New York heute nicht, aber die Leere ist dennoch schockierend. Noch schockierender, wenn auch nicht überraschend, wenn man den Zustand des Gesundheitssystems in den USA kennt, sind die Bilder aus den überfüllten Krankenhäusern, wo es an Beatmungsgeräten und Schutzmasken fehlt, und der Anblick des Feldlazaretts im Central Park. Das wurde von einer christlichen Hilfsorganisation namens Samaritan's Purse, Geldbeutel der Samariter, errichtet, an deren Spitze ein fundamentalistischer Prediger steht. Während Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner die Krise, wie sie sagen, managen, haben viele von uns das Gefühl, dass wir an einem historischen Wendepunkt angelangt sind. Von einer Rückkehr zur Normalität zu reden, empfinden wir nicht nur als lächerlich, sondern als verantwortungslos. Natürlich werden wir weiterhin alles tun, um Normalität vorzutäuschen. Ein virtuelles Meeting kann wenigstens eine Zeit lang das Gefühl des Eingesperrtseins lindern. Das gilt auch für die täglichen Pressekonferenzen von Gouverneur Cuomo, der klar und nüchtern die Fakten präsentiert, mit denen er die halluzinatorischen Fantastereien bekämpft, die Trump auf seinen Pressekonferenzen darbietet. Wobei das Auftreten Cuomos auch ansonsten vernünftige Leute vergessen lässt, dass derselbe Cuomo, der heute lautstark bundesstaatliche Unterstützung einfordert, einen Haushaltsplan durchgebracht hat, der die Mittel für die New Yorker Krankenhäuser um 400 Millionen Dollar zusammenstrich. Allerdings frage ich mich auch, ob nicht der wahre Gewinner im Krieg gegen die Pandemie das virtuelle Leben sein wird. Die Mogule der sozialen Medien hatten nie etwas dagegen, uns von der Straße fernzuhalten. Und dasselbe gilt für autoritäre Politiker. Als Bill Gates vorschlug, für die absehbare Zukunft keine großen öffentlichen Veranstaltungen mehr zuzulassen, müssen Viktor Orban, Benjamin Netanyahu und Narendra Modi zufrieden gelächelt haben. »Wir hörten die Sirenen der palästinensischen Sicherheitskräfte aufheulen«, schrieb mir ein Freund aus Ramallah kurz nach Beginn der ersten Sperrstunde, »und ich dachte bei mir, die Ausgangssperre durchzusetzen, muss ihnen einen ganz schönen Kick geben, nachdem sie selbst immer wieder unter den von Israel verhängten Ausgangssperren gelitten haben. Aber es ist wohl richtig, das jetzt zu machen.« Doch selbst wenn es nicht richtig wäre, wer würde es heute wagen, auf die Barrikaden zu gehen? Ende März starb Bill Withers im Alter von 81 Jahren. Lean on Me, sein bekanntester Song, wurde zur Hymne für das Krankenhauspersonal, das Covid-19-Patienten behandelt und versorgt. Nach Withers Tod kursierte eine Version des Liedes, gesungen von einem Arzt in New Haven, in den sozialen Medien. Aber für diejenigen von uns, die alleine leben, stellt sich die Frage, anlehnen an wen? Ganz sicher nicht an deinen Nachbarn und schon gar nicht an deine Eltern. Berühren ist jetzt tabu. Zwei Menschen, die ich kannte, sind gestorben. Der Kunstkritiker und Menschenrechtsaktivist Maurice Berger und der radikale Architekt und Architekturkritiker Michael Sorkin. Den Schmerz, der mit Social Distancing und Isolation einhergeht, sollte man nicht unterschätzen, aber er ist nicht tödlich. Und eine Wohnung als Zuflucht zu haben, ist in den USA ein Privileg, wenn nicht gar ein Luxus. Für diejenigen, die im Krankenhaus an vorderster Linie arbeiten, diejenigen, die Lebensmittel und Essen ausfahren oder einen anderen dieser systemrelevanten Jobs ausüben, die von der herrschenden Elite früher kaum wahrgenommen wurden, birgt jeder Tag die Gefahr einer Ansteckung. Viele von ihnen fahren immer noch mit der U-Bahn, weil sie anders nicht zur Arbeit kommen. Und wir öffnen um 7 Uhr abends unsere Fenster und applaudieren ihnen. 1971 erklärte Bill Withers in einem Interview, warum sein früherer Job, Toiletten in Linienflugzeugen zu installieren, sehr viel revolutionärer gewesen sei als Singen. »Den Typen, der unseren Müll einsammelt, brauchen wir dringender als den Typ, der Baseball spielt. Dafür wird er zwar nicht berühmt, aber mir ist es wichtiger, dass mein Müll wegkommt, als dass ich jemandem zusehen darf, der einen Ball 150 Meter weit wegdreschen kann. Und ich würde lieber einen Monat lang nicht singen, als einen Monat nicht aufs Klo gehen.« Ich denke mal, Marx hätte diese hausgemachte Darlegung seiner Arbeitswerttheorie gefallen. Und wie treffend sie ist, haben die Ereignisse der letzten Wochen überaus klar bestätigt, die nebenbei etlichen Hollywood-Größen böse Reaktionen einbrachten, weil sie es angebracht fanden, ihre Zwangsquarantäne mit Fotos aus ihren Luxusvillen zu dokumentieren. Aber es gibt noch eine weitere Dimension des Marx'schen Denkens, die uns hilft, die Covid-19-Krise zu verstehen. Sein Bewusstsein von der Gefährdung der Umwelt durch die kapitalistische Produktionsweise. In den ökonomisch-philosophischen Manuskripten schreibt Marx, der Mensch lebt von der Natur, heißt, die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben. Dass das physische und geistige Leben des Menschen mit Natur zusammenhängt, hat keinen anderen Sinn, als dass die Natur mit sich selbst zusammenhängt. Denn der Mensch ist ein Teil der Natur. Und in der Dialektik der Natur warnte Friedrich Engels, »Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns.« Es wäre falsch, Covid-19 als Rache der Natur zu bezeichnen, es sei denn im metaphorischen Sinne. Krankheit hat keinen Sinn, schreibt Susan Sonntag, und wer einen in sie hineininterpretiere, laufe Gefahr, die Träger der Krankheit zu stigmatisieren. Insbesondere, wenn sie als irgendwie anders dargestellt werden, als Ausländer, Homosexuelle oder Nichtweiße. Das Wüten Trumps gegen den chinesischen Virus hatte Hate Crimes gegen US-Bürger asiatischer Abstammung zur Folge. Und in New York husteten ein paar junge orthodoxe Juden einem muslimischen Feuerwehrmann ins Gesicht, der später positiv getestet wurde. Die Krankheit mag sinnlos sein, aber die Gewalt, die sie entfesselt, und die Infektionsmuster, durch die sie sich verbreitet, könnten bedeutungsvoller kaum sein. Besonders verwundbar sind ältere Menschen, aber auch bei Armen und Nichtweißen ist die Sterberate alarmierend. Besonders bei Afroamerikanern und Latinos, die in den USA ohnehin Opfer des medizinischen Apartheid-Systems sind. Die Tatsache, dass Covid-19 in den USA so vernichtend zugeschlagen hat, ist nicht nur Folge der Realitätsverleugnung, des Missmanagements und des schieren Dilettantismus, mit dem die Trump-Administration auf die Krise reagiert hat. Sie macht auch den Verfall der Infrastruktur sichtbar. Die USA gleichen heute immer mehr einem Failed State. Eine aus Pakistan stammende Freundin erzählte mir kürzlich, wie schockiert ihre Mutter in Karachi war, nachdem sie Bilder aus US-amerikanischen Krankenhäusern gesehen hatte. Damit steht sie nicht allein. Der furchtbare Zustand unseres öffentlichen Gesundheitssystems und die Ausweitung des Bundeshaushalts sind hierzulande hinlänglich bekannt, aber im Ausland entdecken viele erst jetzt mit Schrecken, dass das stärkste Land der Welt gegenüber dem Virus anfälliger ist als jedes andere. Die USA sind zwar kein Papiertiger, wie einst Mao meinte, aber was den Kampf gegen das Virus betrifft, doch weit weniger effektiv als Südkorea, Taiwan oder Deutschland. Ja sogar als Spanien und Italien. Zur gleichen Zeit, als Trump Anfang Januar mit einem Krieg gegen Iran drohte, warnte man ihn vor den Gefahren durch das Coronavirus. Doch er entschied sich, diese Information zu ignorieren. Die USA haben sich die Covid-19-Krise also teilweise selbst eingebrockt. Genau wie die anderen selbstverschuldeten Demütigungen, die das Land seit 9/11 erlebt hat. Den Irakkrieg, den Hurricane Katrina, die Finanzkrise und die Präsidentschaft Trumps. Yeah. steigen aus. Maschine brennt, wir müssen raus. Ich bin doch auch nur Passagier. Morgen bin ich da, morgen bin ich bei dir. Da hab ich nichts getan. Maschine brennt, wir steigen aus. Maschine brennt, wir müssen raus. Wir werfen Bomben über Dubai. Bomben über Dubai. Ich bin doch auch nur Passagier. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 162. Robert Capa in New York. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, en toda España. September 1937, New York. Im Foyer des Bedford Hotels, einer bescheidenen Unterkunft in der East 40th Street in Manhattan, zog ein Reporter der Zeitung New York World Telegram Block und Bleistift aus seiner Aktentasche und bereitete sich auf ein Interview mit Robert Capa vor. Die letzten Wochen waren für Capa grauenvoll gewesen. Nach dem makabren Karneval bei Gerdas Begräbnis hatte er enorme Mengen Alkohol in sich hineingeschüttet und wild herumschwadroniert. Was Gerda zugestoßen war, sei sein Fehler gewesen. Er hätte bei ihr bleiben sollen. Er verdiene es nicht, am Leben zu sein, und ohne sie wolle er es auch gar nicht mehr. Eines Tages war er einfach weg. Er reagierte weder auf Anrufe noch auf Besuche, und seine Freunde befürchteten schon, er habe sich umgebracht. Aber er war lediglich aus Paris geflohen, wo ihm Gerdas Geist an jeder Straßenecke und in jedem Café begegnete, und nach Amsterdam zu alten Freunden aus seiner Berliner Zeit gefahren. Als er sich wieder einigermaßen gefestigt fühlte, traute er sich nach Paris zurück. Er wollte noch eine Zeit lang bleiben und dann nach New York aufbrechen, um seine Mutter und Cornell zu sehen, die im Juni endlich emigriert waren. Irgendwann im August bekam er allerdings unerwarteten Besuch. Ted Allen, den die Ärzte in Madrid wieder zusammengepflegt hatten, stand mit einer dunklen Brille vor den Augen und auf Krücken vor seiner Tür. Er war in Spanien vom Dienst freigestellt worden und nach Paris gekommen, um Capa zu sehen und ihm zu versichern, dass er wirklich alles versucht hatte, auf Gerda aufzupassen und an ihrem Tod nicht schuld war. Capa aber schienen Allens Beteuerungen überhaupt nicht wichtig zu sein. Er nahm lediglich seine Hand und erkundigte sich nach dem verletzten Bein. Allen wollte das Thema Gerda aber nicht so schnell fallen lassen. Weißt du denn nicht, dass ich sie geliebt habe?« fragte er, worauf Capa ihm erwiderte. »Na und? Was hättest du denn dagegen tun können?« Nur gut, dass er nicht wusste, welcher Gedanke Alan durch den Kopf geschossen war, als der Arzt ihn vom Tode Gerdas in Kenntnis gesetzt hatte. »Jetzt kriegt Capa sie jedenfalls nicht!« Capa bestand darauf, dass Alan bei ihm wohnte. Der Kanadier war schließlich einer der wenigen noch verbliebenen Kontakte zu Gerda, einer der letzten Menschen, die sie noch lebend gesehen hatten. Und als Capa die letzten Vorbereitungen für seine Reise nach New York traf, beschloss Alan spontan, ihn zu begleiten. Die beiden bestiegen am 20. August die Lafayette. Das Arrangement erwies sich als nützlich. Capa konnte im Englischen »shit« nicht von »sheet« unterscheiden. Was Alan beobachtet hatte, als er Capa zum ersten Mal begegnet war, traf immer noch zu, und nun konnte Alan als Dolmetscher fungieren. So kam es, dass Alan beim Interview mit dem Telegram-Reporter vermittelte und übersetzte. Capas Foto des fallenden Milizionärs, das er bei Espejo aufgenommen hatte, war erst kürzlich von Live wieder veröffentlicht worden. Wie ein Emblem sprang es den Leser von der ersten Seite her an, um an den Jahrestag des Spanienkriegs zu erinnern. Und über dieses Foto wollte der Interviewer mit dem attraktiven und verlegenen jungen Ungarn sprechen. Wer war der Soldat? Und wie war es Capa gelungen, ihn genau in dem Augenblick abzulichten, als er fiel? Der Reporter stellte seine Fragen auf Englisch, und Ted Allen übersetzte sie, wobei der Reporter davon ausging, dass er sie ins Deutsche übersetzte. Es hätte aber auch Französisch sein können. Wenn er wahrheitsgemäß antworten wollte, musste Capa vor seinem inneren Auge den Abhang bei Espejo wieder erstehen lassen. Die lachenden, rennenden Männer, die heiße Sonne in ihren Gesichtern, Gerda neben ihm im Graben, wie sie mit gerunzelter Stirn in den Sucher ihrer Rollei Flex schaute. Es würde wehtun, sich zu erinnern. Und wie würden diese Erinnerungen bei dem ernsten, eifrig kritzelnden Reporter ankommen? »Meine Freundin und ich haben mit den Soldaten herumgealbert. Sie haben aus ihren Gewehren gefeuert, und ich habe einen der Jungs gebeten, so zu tun, als würde er erschossen, und dann wurde er wirklich erschossen.« Er sagte etwas auf Deutsch oder Französisch, der Reporter beherrschte beides nicht, zu Alan, und Alan sagte dem Mann vom Telegramm, dass das Bild aufgenommen wurde, als Capa und ein Soldat, nur sie beide, in einem Schützengraben gestrandet waren. Nachdem sie ewig dort ausgeharrt hätten, sei der Miliziano aufgestanden, um wegzurennen, und erschossen worden. Und Capa habe automatisch seinen Auslöser gedrückt, um das Bild festzuhalten. »Um Bilder in Spanien zu machen, sind keine Tricks nötig«, sagte Capa, beziehungsweise sagte Alan, habe Capa gesagt. »Sie müssen für die Kamera nichts stellen. Die Bilder sind da, man muss nur abdrücken. Die Wahrheit ist das beste Bild, die beste Propaganda.« Es kamen auch noch andere Themen zur Sprache. Capas Jugend in Budapest, die Zeit, die er allein in Berlin verbracht hatte, sein Umzug nach Paris, wo, so seine oder Alans Aussage, er Gerda Taro geheiratet habe, die ihn nach Spanien begleitete. Schließlich entschuldigte sich Capa, und nachdem er gegangen war, schilderte Alan dem Reporter, wie Gerda ums Leben gekommen war. »Es sei ein Thema, über das Capa nicht sprechen konnte«, murmelte Alan in gedämpftem Ton. In den Tagen nach dem Interview kümmerte Capa sich um Geschäftliches. Mit dem, was seine damalige Agentur bezüglich der Unterbringung seiner Bilder in amerikanischen Zeitschriften erreicht hatte, war er nicht zufrieden. Daher handelte er einen Vertrag mit Leon Daniel von Pix zur Präsentation seiner Arbeiten in den USA aus. Daniel war an Capa so interessiert, dass er auch der Einstellung von Cornell, der mittlerweile den durch und durch amerikanisch aussehenden Namen Cornell angenommen hatte, als Dunkelkammerassistenten zustimmte. Daniel übernahm außerdem die Rolle des Dolmetschers, als sich Capa einige Tage danach mit den Herausgebern von Life traf, die ihm anboten, ihm für ein garantiertes monatliches Minimum an Seiten in ihrem Magazin einen regelmäßigen Vorschuss zu zahlen. Das war ein Abkommen, das sein Leben veränderte. Ein Arrangement, von dem er und Gerda damals, als sie vor gerade einmal 2 Jahren die Runde bei den Pariser Bildredakteuren machten, nur träumen konnten. Jetzt hatte Capa, egal was passierte, ein verlässliches Einkommen und die Rückendeckung einer Instanz, die eines der mächtigsten Nachrichtenunternehmen der Welt werden sollte. Es gab aber noch etwas in New York zu tun, das ihm noch mehr am Herzen lag. Er wollte die Veröffentlichung eines Buches mit seinen und Gerdas Fotos aus Spanien vorbereiten. Einem Buch, das sowohl Gerda als auch seinem Werk Dauer verleihen und eine Art Denkmal für Gerda werden sollte. Er konnte den Verleger Pascal Petkovici, der sich bereits mit seinem Engagement für die Autoren Nathaniel West und John Steinbeck einen Namen gemacht hatte, davon überzeugen, das Buch in das Programm seines Verlags Covici Frieda aufzunehmen. Jay Allen, den er in Bilbao kennengelernt hatte, bat er, eine kurze Einleitung zu schreiben und die Bildunterschriften zu übersetzen. Sein ehemaliger Mentor André Kertész, der mittlerweile in New York lebte, sollte das Layout besorgen. Obwohl die Fotos eindeutig Gerda oder Kaper zugeschrieben waren, unterschied man bei dem Material, das er Kertész aushändigte, nicht zwischen Kapers und Gerdas Bildern, nicht anders als in den ersten Zeiten in Spanien, in der sie ihre Fotos, die sie an Maria Eisner schickten, mit der Zuschreibung Robert Kaper versahen. Später stellte sich sogar heraus, dass einige der Fotos in dem Buch weder von Gerda noch von Kaper stammten, sondern von Schimm. Nachdem er den Vertrag unterschrieben, die Bilder ausgewählt und die Bildunterschriften verfasst hatte, reiste Kaper allein nach Paris zurück. Das Buch sollte gleich zu Beginn des nächsten Jahres unter dem Titel »Death in the Making« erscheinen. Die Titelseite schmückte eines der Bilder, das Kaper von Gerda gemacht hatte, von der eleganten, sorglosen Gerda, wie sie sich an ihrem letzten gemeinsamen Maifeiertag lächelnd über die Auslage der Maiglöckchensträuße beugt. Und als Bildunterschrift stand darunter: Für Gerda Taro, die ein Jahr an der Front in Spanien verbrachte und nicht zurückkam. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 162, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturangabe. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt »Hotel Florida – Truth, Love and Death in the Spanish Civil War«, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giraud, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. No pasarán. Pasaremos. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Es ist eine herrliche Zeit für alle Freunde und Fans des Meisters. Bob Dylan kündigt jetzt sein neues Album an, Rough and Rowdy Ways. Another day that don't end, another ship going out, another day of anger, bitterness. In den vergangenen Wochen veröffentlichte der Meister ja bereits neue Songs. Jetzt ist es klar, nach 8 Jahren Pause will Bob Dylan im Juni mit Rough and Rowdy Ways ein Album mit eigenem Material veröffentlichen. Acht Jahre lang gab es also keine neuen Songs von Bob Dylan, doch dann hatte der Nobelpreisträger in den vergangenen Wochen gleich 2 neue Lieder veröffentlicht. Und jetzt folgt mit False Prophet noch ein drittes. Zudem kündigte er ein neues Album an. Das Cover von Rough and Rowdy Ways, übersetzt etwa mit raue und wütende Wege, das als Doppel-CD, Doppel-Vinyl und digital auf den Markt kommen soll, wirkt nostalgisch. Es zeigt in gedeckten Farben eine 50er-Jahres-Szenerie mit einem anonymen Tanzpaar und einem Mann an einer Jukebox in einem Club oder einer Kneipe. Ob dieses Bild einen Hinweis auf nostalgische neue Dylan-Lieder gibt, wie er sie zuletzt auf mehreren Alben mit Fremdmaterial gesungen hatte? Seit der Shakespeare-Hommage Tempest verbrachte er die letzten Jahre damit, Platten mit Interpretationen klassischer Lieder aus dem American Songbook herauszubringen. Mit den Songs aus den vergangenen Wochen, Murder Most Foul und I Contain Multitudes, die wir hier im Niemandsland auch sehr ausführlich dargestellt haben, hat der Sänger vermutlich schon einen Vorgeschmack auf die neue Platte mitgeliefert. Murder Most Foul, beispielsweise eine mit Klavier und sachten Streichern instrumentalisierte Ballade, spielt zunächst in der Vergangenheit auf dem Rücksitz einer schwarzen Limousine. Das Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 steht im Zentrum des sich durch allerhand Popkulturreferenzen hindurch bis in die Gegenwart ausbreitenden Langgedichts. Mit dem 17 Minuten langen Stück landete er zum ersten Mal in seiner Karriere einen Nummer-1-Hit in den amerikanischen Charts. I Contain Multitudes, ein behutsam mit Akustik- und Pedal-Steel-Gitarren instrumentalisiertes Stück, ist eine suffisante Erzählung, deren Titel Dylan sich bei dem US-amerikanischen Nationaldichter Walt Whitman Grashalme auslieh. Und ein Versuch, sich einen Reim auf verworrene Zeiten zu machen. Tell me, what's next? What shall we do? Fragt sein lyrisches Ich an einer Stelle in dem neuen Song. Die Antwort darauf gibt sich Dylan nun gewissermaßen selbst. Als nächstes erscheint seine neue Platte. Auf Rough and Rowdy Ways sollen 10 Songs zu hören sein. Die Platte wird am 19. Juni erscheinen. I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climbed a mountain of swords on my bare feet. You don't know me, darling. You never would guess I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody's head. But I should have nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil? Look up if you will. The city of God is there on the hill. Ah. Ein neuer Tag, an dem ein neues Schiff ausläuft. Ein neuer Tag aus Zorn, Bitterkeit und Zweifel. Ich weiß, wie es geschah. Ich sah, wie es anfing. Ich öffnete mein Herz für die Welt und die Welt kam hinein. Ich bin der Feind des Verrats und der Feind der Konflikte. Ich bin der Feind des ungelebten Lebens ohne Sinn. Ich bin kein falscher Prophet, ich weiß nur, was ich weiß. I ain't no false prophet, I just know what I know. Ich gehe dahin, wo nur die Einsamen hingehen können. I ain't no false prophet. Bob Dylan. Right. Can't remember when I was born. And I hooked up when I Tag. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Montag, dem 11. Mai 2020 im Niemandsland. Meine Damen und Herren, es ist 13 Uhr am Mittag im Zentrum von Barcelona. Eine Nachricht aus Berlin. In mehreren deutschen Städten haben am Samstag tausende Menschen gegen die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Einer der Schwerpunkte war Stuttgart. Auch in Berlin, München und Frankfurt gab es Proteste. In Stuttgart waren auf dem Cannstatter Wasen mehrere tausend Menschen unterwegs. Ein Polizeisprecher sagte, es sei ziemlich voll geworden. Eine genaue Teilnehmerzahl nannte er nicht. Die Schutzmaßnahmen seien meist eingehalten worden. Die Behörden hatten maximal 10.000 Teilnehmer erlaubt. Hinter dem Protest steht eine Initiative namens Querdenken. Kritiker befürchten eine Vereinnahmung durch Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten. Auf dem Münchner Marienplatz demonstrierten etwa 3.000 Menschen gegen zu strikte Infektionsschutzbestimmungen, teils unter Missachtung aller Corona-Abstandsregeln. Die Demonstration sei angemeldet gewesen, allerdings nur für 80 Teilnehmer, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstranten warfen der Politik und auch Medizinern vor, in Zeiten der Pandemie Panikmache zu betreiben und die Grundrechte der Bevölkerung zu beschneiden. Auch Impfgegner waren unter den Demonstranten. Die Polizei habe mit Lautsprecherdurchsagen versucht, auf die Einhaltung der Bestimmungen zu dringen, sagte der Sprecher. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hätten die Ordnungshüter die Demonstration laufen lassen und sie nicht aufgelöst. Alle Teilnehmer hätten sich friedlich verhalten. Mehr als 500 Demonstranten protestierten in Frankfurt. Sie zogen mit Transparenten durch die Innenstadt und riefen: Legt den Maulkorb ab, schließt euch an und Widerstand! Nach Polizeiangaben handelte es sich um eine nicht angemeldete Kundgebung. Teilweise sei der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten worden. Die Polizei löste die Demonstration trotzdem nicht auf. In Berlin, wie sollte es anders sein, gab es mehrere Demonstrationen. Mehr als 1.000 Menschen versammelten sich am Alexanderplatz. Zahlreiche Menschen skandierten Parolen wie »Wir sind das Volk« oder »Freiheit, Freiheit«. Laut einer Pressesprecherin gab es auch Flaschenwürfe auf Polizisten. Die Beamten forderten Menschen wiederholt auf, den Platz zu verlassen. Angemeldet war dort keine Versammlung. Rund um den nahegelegenen Rosa-Luxemburg-Platz waren mehr als 10 Versammlungen angemeldet. Dort demonstrieren seit Wochen Menschen gegen die Pandemie-Maßnahmen. An Versammlungen in Berlin dürfen jedoch laut der Corona-Verordnung jeweils nur maximal 50 Menschen teilnehmen. Ebenfalls am Samstag hatten sich Dutzende Menschen vor dem Reichstagsgebäude versammelt. Die Polizei nahm dort wegen Nichteinhaltung von Regeln zur Corona-Eindämmung etwa 30 Menschen vorläufig fest. Dabei sei es vor allem um die Feststellung der Personalien gegangen, sagte ein Sprecher. Trotz Durchsagen über Lautsprecher sei der Mindestabstand nicht eingehalten worden. In ganz Berlin war die Polizei am Samstag mit 1000 Einsatzkräften unterwegs. Trotz geltender Kontaktbeschränkungen haben sich am Samstag in Berlin wieder mehrere hundert Menschen versammelt. Sie demonstrierten gegen eine Einschränkung von Grundrechten in der Corona-Krise. Die Polizei forderte die Teilnehmer über Lautsprecher auf, die unerlaubte Demonstration zu verlassen. Zum Schutz ihrer Gesundheit und ihrer Mitmenschen fordert sie die Polizei dazu auf, sich auf direktem Wege nach Hause zu begeben. Die meisten sind dem Aufruf gefolgt. Vereinzelt griff die Polizei zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. Rund 100 Kräfte waren im Einsatz. Wie an den Wochenenden zuvor hatten sich die Demonstranten an der Volksbühne im Bezirk Mitte versammelt. Nach der aktuellen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus sind in Berlin nur Versammlungen unter freiem Himmel von maximal 20 Menschen erlaubt. Ein Thema ist die Umweltzerstörung im Schatten des Virus. Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Und während die Öffentlichkeit mit der Pandemie beschäftigt ist, vergreift man sich vielerorts unbemerkt an der Umwelt. Die gute Nachricht zuerst. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie verbessert sich die Luftqualität an vielen Orten und praktisch überall sinken die CO2-Emissionen. Die schlechte Nachricht. Viele Regierungen stellen in der Krise den Umweltschutz hinten an. Und diese Leerstelle wissen Industrie und Wirtschaft für sich zu nutzen. Polen etwa fordert, den Emissionshandel in der EU auszusetzen. Die Tschechische Republik will das Ziel der Staatengemeinschaft aufgeben, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Fluggesellschaften drängen darauf, die Maßnahmen zur Emissionssenkung zu verschieben. Der ehemalige EU-Kommissar Günther Oettinger sprach bereits Anfang April über die Notwendigkeit, die CO2-Ziele unter den neuen wirtschaftlichen Bedingungen zu lockern. Und im Rest der Welt sieht es nicht anders aus. China verlängert die Fristen für Unternehmen, Umweltstandards zu erfüllen und hat den Bau mehrerer riesiger Solarparks verschoben. Auch die USA bestrafen Unternehmen derzeit nicht, wenn sie Umweltauflagen wegen der Pandemie nicht einhalten. Außerdem kündigte die amerikanische Umweltschutzbehörde an, die Vorschriften für Fahrzeugemissionen zurückzunehmen. Ein zentraler Bestandteil der US-Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Unstrittig ist, dass in Zeiten einer globalen Pandemie vieles wichtiger ist als Umweltvorschriften. Doch was passiert, wenn die Behörden nicht eingreifen und der Umweltschutz an politischem Rückhalt verliert, lässt sich schon jetzt beobachten. Ein paar Punkte. Die Abholzung des Regenwaldes hat in diesem Jahr einen traurigen Rekordwert erreicht. Bereits in den ersten drei Monaten wurden 796,8 Quadratkilometer entwaldet, eine Fläche fast zweimal so groß wie Bremen. Im Schatten der Covid-19-Pandemie ist damit die Abholzung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 50% gestiegen, auf den höchsten Wert seit Beginn der Erfassungen durch die brasilianische Raumfahrtbehörde per Satellit vor 5 Jahren. Die vermehrte Abholzung direkt der Corona-Krise zuzuschreiben, dafür reichen bisher die Daten nicht. Sicher ist, dass die Politik des Präsidenten Brasiliens, Jair Bolsonaro, den Raubbau nicht bremst. Der Rechtspopulist ist ein ausgesprochener Befürworter der wirtschaftlichen Ausbeutung Amazoniens. Experten und Umweltschützer sind sich einig, dass der Regenwald weiter deutlich schrumpfen wird. Jetzt, wo dank der Pandemie die brasilianische Umweltschutzbehörde nur eingeschränkt arbeitsfähig ist. Ohne den behördlichen Beistand liegt die letzte Hoffnung auf mehr Waldschutz derzeit auf einem globalen Wirtschaftsabschwung. Sinkt die Nachfrage nach Fleisch, Holz, Mineralien, Soja und anderen Amazonasprodukten, könnte das die Rodung der Lunge des Planeten unattraktiver machen. Der zweite Punkt ist ein Dammbau in Bosnien. In Südosteuropa warnen Umweltschützer davor, dass die Ausnahmesituation missbraucht wird, um umstrittene Wasserkraftprojekte unter Ausschluss der Öffentlichkeit voranzutreiben und unumkehrbare Fakten zu schaffen. Südlich der bosnischen Hauptstadt Sarajevo werden Wasserkraftwerke an den Flüssen Bjelava, Mala Bjelava, Vrovinska, Zeljetnica und Pratscha gebaut, zum Teil ohne Baugenehmigung, in allen Fällen ohne die gesetzlich vorgeschriebene Bauaufsicht. Die dazu notwendigen Inspektionen fallen wegen der Corona-Krise weg. Das Problem bei diesen Dämmen, sie entstehen an wenig erschlossenen Flüssen des Balkan, wo sie die aquatischen Ökosysteme zerstören und zur Methanbildung in den entstehenden Stauseen beitragen. Obwohl Wasserkraft als regenerative Energie gilt, haben Umweltschützer hier große Zweifel an ihrer Nachhaltigkeit. Die Investoren nutzen die Chance, ohne lästige Kontrolle sowie Proteste von Anwohnern oder Umweltorganisationen bauliche Tatsachen zu schaffen. Das sagt Ulrich Eichelmann, der ist Koordinator der Umweltorganisation Riverwatch. Es geht ja auch nicht um irgendwelche Bäche und Flüsse, sondern um einzigartige und bislang weitgehend unberührte Fließgewässer. Die Regierung müsse die Dammbauarbeiten stoppen und dringend ein Moratorium für den Bau von Kleinwasserkraftwerken und die Erteilung neuer Konzessionen verhängen, fordern die Umweltschützer. Doch in Zeiten der globalen Pandemie ist das mehr als unrealistisch. Dann ein Riesenproblem ist die Plastikflut auf der ganzen Welt. Schutzmasken und Handschuhe retten derzeit Menschen auf der ganzen Welt das Leben. Doch wo landet der daraus resultierende Plastikabfall? Stellenweise wird diese neue Umweltbelastung schon sichtbar. Ende Februar fanden Umweltschützer an Hongkonger Stränden und vor den Küsten der umliegenden Inseln enorme Mengen ausrangierter Gesichtsmasken. Eine Bedrohung für die Meerestiere und deren Lebensräume. Und das wenige Wochen nach dem Beginn der Pandemie und der damit einhergehenden Infektionsschutzmaßnahmen. Was sich in Hongkong derzeit beobachten lässt, könnte weltweit ein Phänomen sein. Auf der einen Seite schützt Kunststoff vor dem hochansteckenden Coronavirus. Einwegprodukte gelten als sicherer und hygienischer als wiederverwendbare Alternativen. Auf der anderen Seite könnte die nicht sachgerechte Entsorgung der Schutzkleidung zum Umweltproblem werden. Hinzu kommt, der niedrige Ölpreis macht die Herstellung von Kunststoff billiger denn je. Das Recycling von Plastik ist dadurch weniger wirtschaftlich. Diese einfache Rechnung könnte die Plastikflut in nächster Zeit stark anschwellen lassen. Schon jetzt fordert die europäische Lobby der Kunststoffhersteller Plastics Europe von der EU-Kommission sowie den Mitgliedstaaten, anstehende Regulierungen hinauszuzögern und alle Verbote für Einweg-Kunststoffartikel aufzuheben. In Großbritannien wurde etwa die gesetzlich vorgeschriebene Gebühr für Plastiktüten gelockert. Auch in den USA hat die Plastikindustrie mit diesen Anfragen bereits Erfolg. So wurde im Bundesstaat Maine das Verbot von Einwegplastiktüten, das ab dem 22. April starten sollte, vorerst aufgehoben. Auch in Kalifornien, New York und Oregon wurden die Anti-Plastik-Vorstöße pausiert. Dies sind nur Schlaglichter, so sagt das Umweltmagazin Greenpeace, auf ein Problem, das bereits vor der Corona-Pandemie existierte und in ihrem Schatten nur größer wird. Die Zerstörung einer sicheren, sauberen Umwelt. Das Ausmaß adressierte der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt, David Boyd, bereits Mitte April. Es sei unvernünftig, unverantwortlich und gefährlich, dass manche Länder die Covid-19-Pandemie als Vorwand nutzten, um ihre Umweltschutzpolitik zu lockern. Er warnte angesichts dessen vor einer globalen Umweltkrise. Die Regierungen müssten sich im Gegenteil besonders anstrengen, um die UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu erreichen. Denn 60% aller neu auftretenden Infektionskrankheiten, die den Menschen betreffen, haben ihren Ursprung bei Wildtieren, wie mutmaßlich auch das Virus SARS-CoV-2. Experten sind davon überzeugt, dass solche neu auftretenden Krankheiten eng mit dem Vordringen des Menschen in die Wildnis zusammenhängen. David Boyd plädiert deshalb dafür, Umweltschutz in Zeiten einer Krise nicht zurückzustellen, sondern zu verstärken. Sein Credo, eine gesunde Umwelt sei ein wirksames Mittel, um in Zukunft Pandemien zu verhindern und die Menschenrechte zu schützen. Ich verlas einen Artikel von Frau Julia Lauter, erschienen in der aktuellen Ausgabe des Greenpeace Magazin Deutschland. Neben der Corona-Pandemie gibt es noch eine andere, die Infodemie, und die muss man unbedingt bekämpfen. Es geht um Falschinformationen über Corona. Jawohl, krude Corona-Thesen fluten das Netz. Wer da ein bisschen guckt, allein auf YouTube, was sich da zusammenballt an Verschwörungstheorien, das geht auf keine Kuhhaut. Experten und Expertinnen aus aller Welt fordern jetzt die Tech-Konzerne auf, Falschinformationen zu bekämpfen. Kokain heilt Covid-19. Das Virus ist eine biologische Waffe, hergestellt in einem Labor in China oder den USA. Und überhaupt ist die Pandemie nur eine Erfindung der Medien oder einer geheimen Weltmacht. Diese und andere fragwürdige Theorien werden derzeit zuhauf auf Facebook, Twitter oder YouTube gestreut. In einem über das Kampagnennetzwerk AVAZ verbreiteten offenen Brief warnen Ärzte und Ärztinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor den Folgen solcher Fehlinformationen. Diese Lügen sind von Bedeutung, weil sie falsche Heilmittel anpreisen oder die Menschen von Impfungen oder wirkungsvollen Behandlungen abbringen wollen, heißt es. Menschenleben würden durch die weltweite Infodemie gefährdet. Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen der Virologe Christian Drosten, die Professorin Melanie Brinkmann von der TU Braunschweig sowie Expertinnen aus der ganzen Welt. Sie fordern die Tech-Konzerne auf den Plattformen Richtigstellungen zu veröffentlichen. Zudem sollen Algorithmen angepasst werden, damit falsche Informationen sich nicht weiter verbreiten. Gegenüber der Taz bekräftigte Facebook, dass man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen uneingeschränkt unterstütze. Gegen gezielte Falschinformationen gehe man aggressiv vor, heißt es. Zudem seien tausende Beiträge, die zu unmittelbaren Gefahr werden könnten, entfernt worden. In diesem Zusammenhang wollen wir auch nochmal auf die Demo am vergangenen Wochenende in Stuttgart zurückkommen. Da jubelten ja ein paar Tausend einem einschlägig bekannten Verschwörungstheoretiker zu, der meint, Bill Gates habe Corona erfunden, um die Welt zu beherrschen. Ein Ex-Grüner hat kürzlich eine Partei mitinitiiert, die ohne Scheu vor Pathos Widerstand 2020 heißen soll, aber rekordverdächtig schon vor der Gründung wieder zu zerfallen scheint. Die Republik wird jedenfalls nervös. Auch die Ränder des ex-alternativen Milieus, das schon immer wissenschaftsskeptisch gestimmt war, sind anfällig für schlichte Parolen. Die machen das Schwierige einfach. Sie reduzieren die Komplexität der verwirrenden globalen Moderne auf ein praktisches Freund-Feind-Klischee in dem Gewirr von Fachbegriffen der Epidemiologen, Statistiken und Ängsten vor dem eigenen wirtschaftlichen Absturz. Wächst die Neigung, Fake News zu glauben und einem archaischen Reflex zu folgen. Jemand muss schuld sein. Da bieten sich wahlweise Bill Gates, Angela Merkel, die Impflobby, die globalen Eliten oder die Medien an. Oder 5G-Funkmasten, die in Großbritannien abgefackelt werden. Ja, die Methode der Verschwörungstheoretiker erinnert an Trump. Auch dort verschwindet der Unterschied zwischen Fakten und Meinungen. Dass die AfD versucht, diese diffuse Bewegung für sich zu rekrutieren, passt dabei ins Bild. Warum jetzt? Es ist kein Zufall, dass die Paranoiker in dem Moment, in dem die Gesellschaft in eine fragile Normalität zurückkehrt, versuchen, die Bühne zu entern. Der Konsens des Lockdowns löst sich auf. Gleichzeitig brechen stillgelegte soziale Kämpfe auf. Welche Branche zuerst wieder öffnen darf? Beides ist nötig, denn Demokratie heißt nicht Konsens von oben, sondern geregelter Kampf der Interessensgruppen. Für manchen Restaurantbesitzer, der Angst vor dem Bankrott hat und sich benachteiligt fühlt, scheint die Idee, dass alles Lüge ist, anziehend zu sein. Man sollte sich von der Konjunktur des Irrsinns aber nicht irre machen lassen. Denn all das ist auch ein flüchtiger Effekt der Aufmerksamkeitsökonomie. Selten war es leichter, die Scheinwerfer auf sich zu richten. Ein Autor von Kochbüchern hat es mit der Idee, als Samurai im Kampf gegen die Weltverschwörung zu sterben, zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Diese neue Querfront ist nicht so einflussreich, wie sie es in ihren Filterblasen suggeriert. Weniger als 10% lehnten laut einer ARD-Umfrage das Krisenmanagement der Regierung rundheraus ab. Die Allianz von Impfgegnern bis zu Rechtsextremen ist laut und schrill, stabil schon weniger. Bislang haben wir es eher mit einem ästhetisch strapaziösen als demokratiegefährdenden Phänomen zu tun. Eine Meldung aus Berlin. Gewalt gegen Kinder hat das Ausmaß einer Pandemie, wird aber nicht so entschlossen bekämpft. Das geht aus Zahlen der Polizei für 2019 hervor, die am Montag vorgestellt wurden. Präsentiert wurden die Ergebnisse unter anderem vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, dem Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, und von der Deutschen Kinderhilfe. Laut den Zahlen aus der polizeilichen Kriminalstatistik starben letztes Jahr insgesamt 112 Kinder an den Folgen von Gewalt. 15.936 Fälle von sexuellem Missbrauch verzeichnete das Bundeskriminalamt. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr von knapp 9%. Die Zahl der Vergewaltigungen von unter 14-Jährigen stieg um 19,9% von 179 auf 218 Fälle. Neu ist die Erkenntnis, dass mehr als 10% der Tatverdächtigen selbst Kinder unter 14 sind und gut 21% zwischen 14 und 18 Jahre alt. Rainer Becker, Vorsitzender der Deutschen Kinderhilfe, forderte mehr Forschung und Prävention, die bereits im Kita-Alter ansetzen müsse. BKA-Chef Münch hob den alarmierenden Zuwachs bei Herstellung, Besitz und Verbreitung von Missbrauchsabbildungen sogenannter Kinderpornografie hervor. Hier stiegen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 65% auf 12.262 Fälle. Obwohl die Polizei immer mehr Personal einsetze und die Zusammenarbeit mit Meldestellen aus den USA und Kanada effizient laufe, gäbe es eine gewaltige Anzahl nicht aufgeklärter Fälle, so Münch. Der unabhängige Missbrauchsbeauftragte Röhrig forderte in diesem Zusammenhang eine EU-rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung und eine nationale Kraftanstrengung für mehr Kinderschutz. Eine Meldung aus Madrid. Während in Spanien alle nur vom Öffnungsprozess nach der strikten Corona-Ausgangssperre reden, winkt der Nukleare Sicherheitsrat, CSN, fast unbemerkt eine Laufzeitverlängerung für das älteste der 5 noch funktionierenden Atomkraftwerke des Landes durch. Die 2 Reaktoren in Almaraz in der Provinz Cáceres sollen bis 2028 am Netz bleiben, empfiehlt der CSN. Im Industrieministerium stößt dies auf offene Ohren, denn der nationale Klimaplan sieht vor, den CO2-Ausstoß unter anderem auch durch ein längeres Festhalten an der Atomenergie zu verringern. Obergrenze ist dabei 2035. Wir werden in eine völlig unsichere und gefährliche Betriebsphase eintreten, beschwerte sich dagegen die Energieexpertin der spanischen Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción, eine der wichtigsten Gruppen im Iberischen Antinuklearen Bündnis, MIA. Almaraz besteht aus zwei Druckwasserreaktoren der Marke Westinghouse, die 1981 und 1983 ans Netz gingen. Das Kraftwerk gehört den drei wichtigsten Energieversorgern des Landes, Endesa, Iberdrola und Naturgy. Eigentlich sind AKWs für eine Laufzeit von 30, allerhöchstens 40 Jahre gebaut worden. 2028 wäre Almaraz 1 genau 47 Jahre alt und Almaraz 2 45 Jahre am Netz. Für die Atomindustrie ist es natürlich lukrativ. Ein abgeschriebener Reaktor bringt viel höhere Gewinne, fügt Reuss hinzu. Deshalb würden die Betreiber Druck auf die Regierung in Madrid ausüben, damit Almaraz nicht noch in diesem Jahr abgeschaltet wird. Die beiden Reaktoren in der Region Extremadura machen immer wieder durch Störfälle von sich reden. 100-mal mussten die Betreiber Unfallberichte an den CNS schicken. In den letzten 10 Jahren gab es 3 Störfälle am Kühlsystem, die Notabschaltungen zur Folge hatte. Die Anti-AKW-Bewegung beschwerte sich immer wieder, dass Störfälle vertuscht werden sollten. Die Auswirkungen der entwichenen Radioaktivität auf die Bevölkerung in den umliegenden Orten wurde nie ordentlich untersucht. Thema Tourismus. Berlin, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD hat einen Zuschuss von 1000 Euro pro Mitarbeiter in der Tourismusbranche gefordert. Ein Konjunkturprogramm für die Tourismusbranche werde dringend gebraucht, sagte Schwesig Bild am Sonntag. Kaum ein Wirtschaftszweig sei in den letzten Wochen so schwer getroffen worden wie der Tourismus. Und es ist erkennbar, dass die Branche noch eine Weile mit Einschränkungen leben muss, so die Politikerin. Köln-Berlin. Auch die Schausteller rufen wegen der Corona-Krise nach einem staatlichen Rettungsschirm für ihre Branche. Wir sind schon seit Monaten ohne Einnahmen und ein Ende ist nicht abzusehen, sagte der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, DSB, Albert Ritter. Großveranstaltungen wie Volksfeste sind bis mindestens 31. August verboten. Das Münchner Oktoberfest und eine Reihe weiterer Jahrmärkte, die im Herbst geplant waren, wurden bereits abgesagt. Kredite helfen uns nicht weiter, denn unsere ausgefallenen Umsätze sind nicht nachholbar, sagte Ritter. Ohne Hilfen werde eine Reihe von Betrieben nicht überleben. Ihre letzten Einnahmen hätten viele Schausteller bei den Weihnachtsmärkten erzielt. Thema Terrorismus, Anschläge. Rosenheim-Mühldorf am Inn. Eine Serie von Anschlägen auf türkische Geschäfte im bayerischen Wald Kreiburg ist den Ermittlern zufolge aufgeklärt. Ein 25-Jähriger hat die Taten gestanden. Er sieht sich demnach als Kämpfer des Islamischen Staates, IS, steht Türken feindselig gegenüber und plante offenbar weitere Anschläge. Fast 2 Dutzend funktionsfähige Rohrbomben, kiloweise Chemikalien für Sprengstoff und eine Pistole mit Munition sollen im Zuge der Festnahme des Mannes sichergestellt worden sein. Seit April waren in Waldkraiburg die Scheiben 3 türkischer Läden eingeschlagen. Durch Brandstiftung in einem Gemüseladen wurden 6 Menschen verletzt. Der in Deutschland geborene Mann, der nun unter anderem wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft sitzt, habe die Taten gestanden. Als Motiv nannte er Hass auf Türken, gepaart mit einer islamistischen Gesinnung, wie der leitende Oberstaatsanwalt Georg Freudsmittel sagte. Ein Motiv im Zusammenhang mit dem türkisch-kurdischen Konflikt habe er definitiv verneint, hieß es. Caracas, neue Erkenntnisse nach einer versuchten Söldnerinvasion. Die Abwehroperation wird fortgesetzt. Gut eine Woche nach dem Scheitern der Söldnerinvasion vom 3. Mai an der Nordküste Venezuelas haben die Sicherheitskräfte des südamerikanischen Landes mehr als 30 mutmaßliche Tatbeteiligte festgenommen, unter ihnen 2 US-Militärveteranen, Luke Denman und Aaron Berry. Beide gehörten zu den Söldnern, die vom US-Sicherheitsunternehmen Silvercorp im Auftrag der Berater von Juan Guaido angeheuert worden waren und den Auftrag hatten, die Regierung von Nicolas Maduro zu stürzen. Das haben Beteiligte inzwischen offen eingeräumt. Die Abwehroperation der venezolanischen Streitkräfte unter dem Namen Bolivarischer Schild wurde auch am Wochenende fortgesetzt. Offenkundig geht man in Caracas davon aus, dass es noch weitere Truppen von Terroristen gibt, die in das Land eingesickert sein könnten. So wurden am Sonnabend in den südlich gelegenen Bundesstaaten Bolívar und Apure 3 mit Maschinengewehren ausgerüstete Schnellboote entdeckt, die Abzeichen der kolumbianischen Kriegsmarine trugen. Die Besatzung hatte sich offenbar aus dem Staub gemacht, teilte das Verteidigungsministerium in Caracas mit. In der Hauptstadt haben die Sicherheitskräfte am Freitag eine Großoperation gegen kriminelle Banden im Stadtteil Petare gestartet, das in westlichen Medien gern als größter Slum Lateinamerikas bezeichnet wird. Tatsächlich besteht dieses Barrio, das formell Teil des Bundesstaates Miranda ist, weitgehend aus selbstgebauten Hütten und gilt seit Jahrzehnten als praktisch unkontrollierbar. Hier war es unmittelbar vor der gescheiterten Landungsoperation 5 Tage lang zu Feuergefechten gekommen. Waren zunächst Bandenkriege vermutet worden, wird inzwischen davon ausgegangen, dass es sich um eine Ablenkungsoperation gehandelt haben dürfte, die zwischen den Söldnern und kriminellen Gangs des Viertels ausgehandelt worden war. Das bestätigte einer der ersten von den Sicherheitskräften festgenommenen Clanchefs, José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero. Der in Kolumbien als Drogenboss gesuchte, sagte aus, dass er von der US-Antidrogenbehörde DEA angeheuert worden sei. Scheinbare Gefechte in Petare zu inszenieren, um die Bevölkerung in Panik zu versetzen. An der Operation gegen die Kriminellen in Petare waren unter anderem die Sondereinsatzkommandos FAES, die Kriminalpolizei THIC, PC, die Nationalgarde und andere Kräfte beteiligt. In der neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel in der Abteilung Wissenschaft gibt es einen interessanten Artikel zum Thema SARS-CoV-2. Sturm im Körper heißt der Artikel. Medizin. SARS-CoV-2 richtet im Organismus weit schlimmere Verwüstungen an, als anfangs vermutet. Kaum ein Organ bleibt von der Attacke der Erreger verschont. Wovon hängt es aber ab, ob ein Mensch schwer erkrankt oder nicht? Was nun folgt, ist ein langer Artikel über die Anatomie eines Killers. Der Erreger ist mit seinem Zerstörungswerk bereits weit gekommen. Erst 5 Tage ist es her, dass sich bei der Patientin die typischen Symptome von Covid-19 zeigten. Schon sind bedrohliche Wölkchen auf den CT-Bildern der Lunge zu erkennen. Milchglasartig nennt Christian Straßburg die Veränderungen, die der Computertomograph sichtbar macht. Das Lungengewebe ist durchtränkt mit Flüssigkeit, sagt der Professor für Innere Medizin am Universitätsklinikum Bonn. Wie Wackelpudding verkleben Sekrete und tote Zellen die Wände der Lungenbläschen. Sauerstoff kann durch so eine Schicht nur noch sehr schlecht aus der Lunge in die Blutbahn gelangen, erklärt der Mediziner, der dieses Krankheitsbild derzeit häufiger zu sehen bekommt. Verursacher ist das neuartige Coronavirus. Während die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen weltweit bald die 4 Millionen erreicht und bereits über 250.000 Menschen an der Krankheit gestorben sind, mühen sich Ärzte und Biologen, den Verursacher besser zu verstehen. SARS-CoV-2 verhält sich wie kaum ein anderer Erreger, mit dem es der Mensch bislang zu tun hatte. Noch besteht Uneinigkeit, wie viele der Covid-19-Fälle ernsthaft erkranken. Schätzungen liegen bei etwa 5% der Infizierten. Bei diesen Kranken vermag das Virus eine geradezu unheimliche Zerstörungskraft zu entfalten. Epizentrum der Infektion ist zwar fast immer die Lunge, doch, wie die Mediziner inzwischen erkannt haben, kann sich das Virus auch auf andere Organe und Gewebe auswirken, darunter das Herz, das Gehirn, die Nieren und der Darm. Im schlimmsten Fall greift sich der Körper selbst an. Wenn das Immunsystem außer Kontrolle gerät, sprechen Ärzte von einem Zytokinsturm. Stirbt der Patient dann häufig an Multiorganversagen. Über 100 Impfstoffkandidaten sind derzeit weltweit in der Entwicklung, um SARS-CoV-2 zu bekämpfen. Aber schlimmstenfalls kann es Jahre dauern, bis eine Vakzine zur Verfügung steht. Bis dahin wird das Virus bleiben. Selbst wenn der Seuchenzug ein wenig abklingen sollte, erwarten Forscher bald eine neue Infektionswelle. Es sei gefährlich falsch gewesen, Covid-19 zunächst als milde Erkrankung zu beschreiben, notiert Richard Horton, der ist Chefredakteur des Medizinfachblatts Lancet. An den Krankenbetten herrsche schreckliches Leid, Verzweiflung und völlige Fassungslosigkeit. Der US-Kardiologe Harlan Krumholz wiederum beschreibt die Intensität von Covid-19 im Fachmagazin Science als atemberaubend. Diese Krankheit kann fast alles im Körper attackieren mit verheerenden Folgen. Wer SARS-CoV-2 besser kennenlernen will, beginnt am besten im Mikrokosmos. Nur bis 160 Nanometer klein sind Coronaviren. Um sich zu vermehren, benötigen die Winzlinge zwingend die Zellenmaschinerie eines anderen Organismus. Das neuartige Coronavirus ist wahrscheinlich aus Fledermausviren entstanden. Bereits in den Fledertieren entwickelte es vermutlich den Mechanismus, mit dem es an menschliche Zellen andockt. Manche Fledermausviren sind in der Lage, an einem Rezeptor namens ACE2 zu binden. Dieses Molekül sitzt an der Oberfläche menschlicher Zellen und hilft normalerweise dabei, den Blutdruck zu regulieren. Gleichzeitig jedoch funktioniert es wie eine Tür ins Zelleninnere. Viren, die den Schlüssel dazu haben, können über diesen Weg in die Zellen eindringen. Rund 3200 verschiedene Coronaviren finden sich bei Fledertieren, schätzen Forscher. Zufall, Zeit und Gelegenheit ließen jenen Erreger entstehen, dem es schließlich gelang, auf den Menschen überzuspringen. Ich verlas einen Auszug aus einem Artikel von Herrn Philipp Bethke mit dem Titel Sturm im Körper vom Spiegel, Ausgabe Nummer 20 vom 9.05.2020. Was ihr es zu tun habt. Die Lichter eurer Stadt prallen an mir ab. Eure Ampeln stehen auf Rot. Na und? Eure Geschichte interessiert mich nicht. Dort, wo ihr grabt, da war ich schon ein Loch. Wir tanzen. Wir tauchen, wir atmen, immer noch tief unter dir, durch dich durch, du Moloch. Moloch. Andere Sphären, werde manche Straße, manchen Platz von ganz tief unten unterqueren. Mag sein, mein Freund, dass du nach oben strebst. Das hilft dir wenig, da du doch am Leben klebst. Ich werde da sein, wenn man dich begräbt. Moloch. Ich liebe dich. Ich hasse dich. Wir tauchen, wir atmen. Immer noch weiß und nahbar, nur gefährlich, ängstlich. Ich mutiere, Grottentier, Moloch. Wir tanzen, wir tauchen, wir atmen, immer noch Moloch. Wir tanzen, wir tauchen, wir atmen, immer noch Moloch. Ihr wisst nicht, mit was ihr es zu tun habt. bis zu dem Tag, wo ihr euch selbst eingrabt. Ihr seid wie ich. Ich bin wie ihr. Ich bin Moloch. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 11. Mai 2020. Das erste Thema natürlich die Corona-Bekämpfungsstrategie hier in Barcelona. Ganz ähnlich wie die Bundesländer in Deutschland fordern bzw. praktizieren die autonomen Regionen in Spanien ihre eigenen, von der Zentralregierung in Madrid mehr oder weniger unabhängigen Strategien, Regeln und Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vor Ort bzw. auf regionaler Ebene. Valencia, Andalusien, Madrid, alles wehrt sich im Moment gegen die Bestimmungen der Zentralregierung, dies aus den verschiedensten Gründen. Was Katalonien und uns hier in Barcelona betrifft, so hat die Regionalregierung Govern unter Quim Torra ganz eigene Pläne. Torra verkündete, neben seinen üblichen Klagen über Spanien, dass er alle Kompetenzen im Gesundheitswesen anstrebe. Er habe einen 3-Monats-Plan zur Rettung der Wirtschaft. Dabei hat er vor, Ausgaben ohne Beschränkung vorzunehmen, auch am Haushaltslimit vorbei. Auch verspricht Torra kinderreichen Familien großzügige Hilfen, wie er sagt. Masken zu tragen solle, laut seinem Plan, in allen öffentlichen Räumen Pflicht werden. Torra drückte seine Genugtuung darüber aus, dass die Regierung Sánchez seinen Plänen zustimme und dass die anderen Separatistenparteien ERC und CUP besonders ihn unterstützen. Was wird mit der Tourismusindustrie? Ein Mittel, das die Tourismusindustrie so stark gemacht hat, ist natürlich der Flugverkehr. Aber wie will man das schaffen, den Sommer der geschlossenen Grenzen zu hintergehen? 87 Flugzeuge parken im Moment auf dem internationalen Flughafen El Prat hier in Barcelona. Seit Mitte März sind es 400 in ganz Spanien, die nutzlos herumstehen. Vueling und Iberia sind die großen Fluggesellschaften mit den meisten geparkten Flugmaschinen. Ein Problem ist nun, dass die Apparate auf den Start- und Landebahnen der Flughäfen parken und damit die Sicherheit des restlichen reduzierten Flugverkehrs einschränken, verlautete es offiziell von Seiten der ACI, das ist der Consejo Internacional de Aeropuertos, der Internationale Flughafenrat. Wir werden sehen, wie die ganze Geschichte sich weiterentwickelt. Die nächste Meldung ist eine Meldung über die Tiere und die Wildschweine besonders. Es gibt nämlich eine Wildschweininvasion. Die Generalitat, das heißt die Landesregierung hier in Barcelona, sieht ein konfliktreiches Wildschweinjahr voraus und vergibt bereits spezielle Jagdscheine mit Sondererlaubnis zum Abschuss von Wildschweinen. Der milde Winter, der lange Regen und die Covid-19-Ausgangssperren lassen außerdem um die Ernten der Obst- und Gemüsebauern fürchten. Das heißt, auch da haben viele Tiere und viele Wildtiere die großen Räume wieder in Beschlag genommen. Der Subdirektor der Generalitat für Jagd- und Süßwasserfischerei, der heißt Jordi Ruiz, warnte davor, dass viele Tierarten sich jetzt übermäßig vermehrten, besonders Kaninchen und Wildschweine. Ecologistes en Acción, das ist eine Tierschutz- und Umweltschutzorganisation, warnen vor den Sonderlizenzen für Wildschweinjagd. Es sei wenig verantwortungsbewusst, in Gruppenjagen zu gehen, heißt es da. Auch sei es gegen die Weisheiten der Natur, den Wildbestand um 100 oder 1000 Tiere zu reduzieren. Wildschweinweibchen, so sei bekannt, sagt der Ökoverband, reagieren mit größeren Würfen nach jeder Ausrottungskampagne. Und noch eine Meldung zum Thema Wochenmärkte in Barcelona. Die ambulanten Wochenmärkte, die sich an bestimmten Wochentagen in Dörfern, Stadtteilen und Vorstädten etablieren, meist von morgens 7 bis mittags um 14 Uhr, danach wird abgebaut und aufgeräumt, stehen vor dem Aussterben. Schuld ist natürlich auch hier die Corona-Pandemie bzw. das Verbot von Menschenansammlungen. Besonders betroffen von diesem Phänomen ist das Stadtviertel La Mina im Stadtteil San Adrià de Besòs, wo ein großer Teil der Händler und Händlerinnen bzw. ihre Familien wohnen. Viele von ihnen gehören zur Ethnie der Gitanos. Unter ihnen herrscht schlichtweg Panik, denn seit dem 14. März verkaufen sie so gut wie nichts mehr. Kleidung, Obst, Haushaltsgeräte, aber auch Parfums, Unterwäsche, Kosmetikartikel sind die Waren der Wochenmarkthändler. 572 Märkte dieser Art gibt es in Katalonien mit 30.000 Ständen. Etwa 15.000 Familien haben bisher in Katalonien vom Marktverkauf gelebt. Circa die Hälfte der Bevölkerung von San Adrià de Besòs, La Mina, sind Straßenhändler und ihre Familien. Xavier Oriola von der Association Empresarial de Marchands de Catalunya, das ist die AEMCA, erklärt, dass schon nach der Krise 2008 ein Großteil des Geschäfts kaputt gegangen sei, durch Amazon, aber auch durch den Online-Verkauf. Man stehe in Verhandlungen mit dem Rathaus und natürlich auch der Generalitat, so Oriola, um die Gewerbesteuer zu stunden und Hilfen zu beantragen. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos en este extraño tiempo también información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Was ist denn das für ein Apparat? Das ist ein Panzer. Was ist es? Ein Panzer. Na? Siehst du die Kampfjets, die über uns sind? Und hörst du das Pfeifen der Granaten im Wind? Spürst du den Panzer, der hinter dir steht? Das ist deutsche Qualität. Ein bisschen Schießen, ein bisschen Feuern bringt Arbeitsplätze und Mutti steuern. Den unsere Kunden damit verwunden, ist uns am Ende doch scheichegal. Prost, meine Damen und Herren! Wir liefern an Saudis, Katar und Türkei. Da ist eben auch mal ein Blindgänger bei. Der war doch dagegen, zumindest mal früher. Warum ist er jetzt dafür? Das frage ich mich auch. Ein bisschen schießen, ja, der Panzer taugt was. Und wenn du groß bist, dann kriegst du auch was. Nur das Beste zum Schützenfeste. Und die Reste kriegt der IS. Hören wir jetzt den zweiten Teil des Hörtextes in den verlassenen Straßen von Brooklyn von Adam Schatz, gelesen von Andreas Schirrer im Niemandsland. Übernommen aus der Mai-Ausgabe der Zeitschrift Le Monde Diplomatique. Die USA haben sich die Covid-19-Krise also teilweise selbst eingebrockt. Genau wie die anderen selbstverschuldeten Demütigungen, die das Land seit 9/11 erlebt hat. Den Irakkrieg, den Hurricane Katrina, die Finanzkrise und die Präsidentschaft Trumps. Die Todesrate wird weiter steigen, auch wegen der Erosion des öffentlichen Vertrauens, die nicht nur durch rechtsradikale Medienkasper wie Alex Jones befeuert wird, sondern auch durch Trump selbst, der zum Beispiel das ungetestete Wundermittel Hydroxychloroquin als Geschenk Gottes anpries und später über die positive Wirkung von Desinfektionsmitteln bei der Behandlung von Covid-19 fantasierte. Der TV-Sender Fox News störte sich an Widersprüchen und Unstimmigkeiten genauso wenig wie sein geliebter Präsident. Fox News propagierte einerseits, dass Covid-19 ein Komplott sei, eingefädelt von den Chinesen oder von George Soros oder von den Demokraten oder von allen zusammen. Andererseits, dass die Krankheit nicht schlimmer sei als eine Grippe. Auch religiöse Fundamentalisten haben in den Chor der Skeptiker eingestimmt, die etwa die Notwendigkeit von Social Distancing leugnen. Bei CNN erklärte eine Evangelikale in einem Interview, sie habe kein Problem, an Gottesdiensten teilzunehmen, denn sie sei vom Blut Jesu getränkt. Und ein ultraorthodoxer Jude meinte, er fühle sich durch seinen Schofar geschützt. Eine globale Krise erfordert eine koordinierte globale Antwort. Aber eine solche Koordination ist undenkbar angesichts des Wiederauflebens eines autoritären, nationalistischen Modells, das von Washington nach Kräften gefördert wurde. Deshalb leidet heute jedes Land weitgehend allein und muss sich allein um die Opfer der Epidemie kümmern. Covid-19 trifft uns in einem Moment, da das Global Village eine ökonomische Realität ist, zugleich aber der Glaube bröckelt, der diesem Gebilde zugrunde liegt. Die gegenseitigen Abhängigkeiten innerhalb des globalen Dorfs sind eine Tatsache, ebenso wie die brutalen und gewalttätigen Disparitäten, die das Ganze am Laufen halten. Die liberalen Vorzüge dieses Systems, wie Wahlen und eine freie Presse, sind vornehmlich ein schwindendes Privileg der Menschen, die in Westeuropa und Nordamerika leben. Heute jedoch sitzt das halbe Dorf zu Hause eingeschlossen, der Himmel ist frei von Flugzeugen und klarer als je zuvor und das ganze System ist auf Pausenmodus. Am 31. März starb Rafael Gomez Nieto im Alter von 99 Jahren in Paris an Covid-19. Nieto war das letzte überlebende Mitglied von La Nueve, die Neunte, eine Einheit der 2. französischen Panzerdivision, die im August 1944 an der Befreiung von Paris beteiligt war. Der spanische Republikaner hatte sich freiwillig gemeldet, weil er zum Wohle der Menschheit kämpfen wollte. Wie merkwürdig fremd klingen solche Gefühle heute. Das traurige Paradox dieses Jahrhunderts, schreibt Malouf in seinem Essay »Le naufrage des civilisations«, bestehe darin, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte die materiellen Mittel haben, um die menschliche Gattung von allen Plagen zu befreien und sie ruhig und gelassen in ein Zeitalter von Freiheit und Fortschritt, von planetarischer Solidarität und geteiltem Wohlstand zu führen. In Wirklichkeit jedoch steuern wir mit voller Kraft in die entgegengesetzte Richtung. Fast das gesamte 20. Jahrhundert hindurch ließen sich linke Bewegungen jeglicher Couleur, Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Tiermondisten, von der Vision internationaler Solidarität leiten. Doch wie Malouf aufzeigt, bewirkte die Globalisierung zugleich die Schwächung aller Bewegungen und Lehrmeinungen, die für eben dieses Prinzip der einen Welt kämpfen. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist keine Bewegung entstanden, die eine gesellschaftliche Transformation mit egalitärer Zielsetzung, das zeitgemäße moralische Äquivalent des proletarischen Internationalismus, anstreben würde. Selbst die Sozialdemokratie, die das bescheidene Projekt einer Kombination von Marktwirtschaft und Sozialstaat verfolgte, wurde durch das Scheitern des Kommunismus kontaminiert. Denn zum einen wurde damit das Gleichheitsprinzip überhaupt entwertet und zum anderen geriet der Staat zum Objekt eines zerstörerischen Misstrauens, nicht nur seitens der Marktliberalen, sondern auch im progressiven Lager. Die Welt treibt steuerlos dahin, wie Malouf schreibt. Die Menschen sind ohne Kompass und zunehmend empfänglich für die verschiedensten Arten von magischem Denken, sei es für religiösen Fundamentalismus, sei es für den Glauben an die unsichtbare Hand des Marktes. Und so glauben wir, dass wir vorankommen, während wir in Wirklichkeit nur dahin treiben. Wie konnten wir den Kompass verlieren? Wann kam das Schiff vom Kurs ab? Für Malouf geschah dies 1979 im Jahr der großen Kehrtwende, als Thatcher und Reagan der Sozialdemokratie und dem Wohlfahrtsstaat den Krieg erklärten, als Khomeini im Iran an die Macht kam, als Deng Xiaoping sein Land gegenüber dem Weltmarkt öffnete und die Sowjetunion mit der Invasion in Afghanistan ihren Ruin einleitete. Für Malouf machen all diese Ereignisse, so unterschiedlich sie sind, in der Summe die eine große Wende aus. Eine historische Wende, die nicht nur den Sieg der Marktideologie und des religiösen Fundamentalismus über den Kommunismus brachte, sondern auch zur Schwächung der Sozialdemokratie, des Laizismus und anderer universalistischer Ideale führte. Malouf beschreibt den Kalten Krieg als einen Boxkampf zwischen den USA und der Sowjetunion mit China als Ringrichter, der am Ende die USA zum Sieger erklärte, indem es sich selbst dem Kapitalismus zuwendete. Der Konservatismus wurde revolutionär, zugleich wurde die Linke konservativ in dem Sinne, dass sie die Errungenschaften der Vergangenheit verteidigen musste. Das Resultat ist eine Welt in Auflösung, in der die meisten Menschen aufgehört haben, an eine Zukunft des Fortschritts und des Wohlstands zu glauben. Wie Malouf haben vor ihm andere argumentiert. Aber die Analyse des libanesischen Autors nährt sich aus den Erinnerungen an den Nahen Osten seiner Kindheit. Für viele seiner Generation ist der Verlust einer ganzen Welt keine neue Erfahrung. In Le Naufrage zeigt er auf, dass die Menschen in der Levante das, was die Welt gerade erlebt, nur zu gut kennen. Wie die individuellen Unterschiede zu streng abgegrenzten, antagonistischen Identitäten erstarren, wie sich fundamentalistische Strömungen und Verschwörungstheorien ausbreiten, wie Misstrauen, Angst und Überwachung immer intensiver werden, wie sich die sozialen Sicherheitsnetze auflösen. Mit elegischer Verehrung beschreibt Malouf das levantinische Modell multikulturellen Zusammenlebens von Muslimen, Christen und Juden, die sich gegenseitig in ihren Unterschieden respektieren. Es war ein fragiles Experiment, das durch nationalistische Leidenschaften wie Panarabismus oder Zionismus überschattet und am Ende begraben wurde. Malouf weiß, dass das alles womöglich zu nostalgisch klingt, und doch versichert er, dass dieses Modell hätte funktionieren und als Vorbild dienen können. Als ich sein Essay zum ersten Mal las, kam er mir vor wie ein waghalsiger Sprung oder gar ein Akt magischen Denkens. Doch als ich das Buch jetzt wieder las, nach einem meiner einsamen Spaziergänge durch die verlassenen Straßen von Brooklyn, erscheinen mir Maloufs Argumente, gerade in ihrer allegorischen Kraft, noch schlagender. Was die Levante verloren hat, ging der Welt verloren. Und was wir heute erleben, lässt eine vergleichbare Logik erkennen, die nationale, ethnische und religiöse Unterschiede in globalen Dimensionen tribalisiert. Die Vereinigten Staaten haben sich, nachdem sie so lange die Rolle des großen Steuermanns beansprucht haben, dieser Logik der Desintegration ohne Kompass verschrieben, unter dem Banner »Make America Great Again«. Malouf zeichnet die Welt, in der Covid-19 seinen verheerenden Auftritt hat, als orientierungslos und gefährlich zugleich, zersplittert in verschiedene Gruppen, die sich gegenseitig bekriegen und dennoch alle an den einen Markt glauben. Er schreibt, »Ich wage mir kaum vorzustellen, wie sich unsere Zeitgenossen verhalten würden, wenn unsere Städte morgen einen schweren Angriff mit nicht konventionellen, bakteriologischen, chemischen oder nuklearen Waffen erleben würden.« Er muss es nicht mehr seiner Vorstellung überlassen. Adam Schätz ist Redakteur und Autor bei der London Review of Books. Aus dem Englischen von Nils Kadrizke. Das war der zweite Teil des Textes »In den verlassenen Straßen von Brooklyn« von Adam Schatz, gelesen von Andreas Schirrer, übernommen von der Internetseite von Le Monde Diplomatique Audio. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Und damit sind wir ans Ende unseres heutigen Niemandslands hier bei Contrabanda FM 91.4 angelangt, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Bis nächste Woche, bis nächsten Montag. Adeu, agur, goodbye. Auf Wiederhören. Tschüss. Stimmen härten. Es gibt ziemlich viel zu sehen. Ich staune und betrachte, bleib manchmal einfach stehen. Hinter mir höre ich ein Schnaufen, jemand läuft mich beinahe um. Ein paar andere fangen zu stolpern an und schauen noch immer auf ihr Phone. Ich war langsam. Die Tische auf dem Bürgersteig, die Broker und Dienstboten kommen so gerade noch vorbei. Sie stoßen an mein Stuhlbein, falls man das Tempo mal vermisst. Bringen sie dir die Rechnung schon, während du noch isst. Ich war langsam. In all dem Trubel rollt ein weißer Bentley an. Und hinter schwarz getönten Scheiben sitzt gelangweilt dieser Mann. Er schaut nach irgendwo ins Leere, als wollte er aus allem fliehen. Vielleicht der Blues der Milliardäre und er findet nicht die Medizin. Ich war da.